Vom 22. bis 27. März fand in der Pyongyanger Sporthalle das nationale Volleyballturnier der werktätigen Landwirtschaft statt. Bei diesem Turnier, an denen 23 Herren- und Damenvolleyballmannschaften aus der Stadt Pyongyang und den Bezirken teilnahmen, gab es Gruppen- und Ausscheidungsspiele. Beim Turnier triumphierten die Herrenvolleyballmannschaft vom Bezirk Südhamgyong und die Damenvolleyballmannschaft vom Bezirk Südfanghe. Bei der Zeremonie zur Preisverleihung wurden den Mannschaften und Volleyballspielern, die ausgezeichnete Leistungen vollbrachten, Preisurkunden, Siegerpokale und Medaillen verliehen.